Kesselflicker, Musikanten, Scherenschleifer, Komödianten, Taschenspieler, Maulwurfsfänger, Seifer, Huren, Bänkel, Sänger, alle trifft man auf der Straße, ohne Arbeit, Brot und Pass. Löffel, Schnitzer, Besenbinder, Krüppel, Greise, Bettelkinder, arme Juden und Zigeuner, Kammerjäger, Dirnenstreuner, fängt man ein und jagt man fort, heute hier und morgen dort. Kartenleger, Branntweinsäufer, Porzellan- und Knopfverkäufer, Deserteure, Bärenführer, Körbeflechter und Hausierer, alle trifft man auf der Straße, ohne Arbeit, Brot und Pass. Aus den allgemeinen Justiz- und Polizeiblättern. Es kann keine Feder beschreiben, wie sehr seit dem letzten Kriege die Zahl der Arbeitslosen, demoralisierten Menschen, Bettler, Vaganten, Diebe, Räuber und Mörder zugenommen hat. So dass beinahe jeder Hausbesitzer, der noch etwas zu verlieren hat, sein Haus wie eine im Belagerungszustand erklärte Festung zu verwahren besorgt ist. Wer waren die Räuber? Wo kamen sie her? Manche Begriffe jener Zeit wie Räuberhauptmann, Räuberrevier, Räuberehre, Räuberzunft deuten darauf hin, dass sich in der Räuberzeit ein hoher Grad an Professionalität herausgebildet hatte, so dass man fast schon von einem Räuberhandwerk sprechen kann, von einem regelrechten Räuberberuf. Doch woher kamen sie, die Lehrlinge und Gesellen dieser Zunft? Welchem sozialen Milieu entstammten sie? Die meisten Räuber, so haben die Untersuchungsrichter und Gendarmen ermittelt, rekrutierten sich aus der untersten Klasse der menschlichen Gesellschaft, der Schicht der Fahrenden und Heimatlosen, der Vaganten. Diese Vaganten aber waren keineswegs eine geschlossene Gruppe, Schicht oder Klasse, die man über einen Kamm scheren könnte. Sondern es handelte sich um sehr verschiedene Minderheiten, Randgruppen und Einzelpersonen, die nur eines verband. Die Tatsache nämlich, dass sie ausgestoßen und missachtet auf der Straße von einem Ort zum anderen ziehen mussten. In den deutschen Staaten lebten in der Zeit um 1800 zwischen 10% und 15% der Bevölkerung ohne festen Wohnsitz, waren Arbeits- und Obdachlose, darunter infolge der Kriege zwischen Deutschland und Frankreich auch viele Deserteure, Krüppel und Verwundete. In der starren, immer noch ständisch gegliederten Gesellschaftsordnung war für die Armen lediglich der Bettelstand vorgesehen, hatten sie kaum eine echte Chance, wieder nach oben zu kommen. Ganz unten auf der Straße aber war man schnell. Durch die politischen Wirren und Kriege, Seuchen und Missernten, aber auch durch einen Arbeitsunfall, eigene Schuld oder Schulden, wurde so mancher aus der Bahn geworfen. Einer von ihnen, ein Fahrender, der zum Räuber geworden war, gab in der Todeszelle bereitwillig Auskunft über sein Schicksal. Meine Eltern sind frei von Schuld an meinem Schicksal und meinen Verbrechen. Mein Vater, Johann Valentin Schütz, war ein angesehener Bauersmann in dem Orte Frücht in der Nähe von Koblenz. Diese Gegend gehörte damals dem Freiherrn von Stein. Mein Vater hatte ein Haus und einige Felder, auf denen er Tabak anbaute. Eines Tages nun machte ein gewisser Graf von Schimmelpfennig die Bekanntschaft des Freiherrn und bekam den Einfall, den Tabakbau auch auf seinen dänischen Gütern einzuführen. Der Freiherr von Stein tat alles, um diesen Wunsch zu erfüllen. Er bestimmte meine Eltern und einige andere Familien, als Tabakpflanzer gen Norden zu ziehen, nach Kopenhagen, wo ich geboren wurde. Ich war kaum 2 Jahre, da starb mein Vater. Der Tabak wollte in diesem nördlichen Klima nicht recht gedeihen. Der Graf Schimmelpfennig hatte auch bald das Interesse verloren. Und am Ende mussten wir wieder nach Frücht zurückwandern. Meine Mutter hoffte, unser Haus wieder bewohnen und die Felder verpachten zu können. Aber wir sahen uns getäuscht. Durch die Misswirtschaft und die schlimmen Zeiten war alles heruntergekommen und tief verschuldet. So waren am Ende, nach Abzug aller Schulden, nur noch ein paar Gulden übrig. Haus und Hof aber gehörten den Pfandleihern. Und von nun an wurden wir nicht länger im Dorf geduldet. Und so musste meine Mutter mit mir und meiner Schwester durch die Lande streichen und um unser täglich Brot betteln gehen. Endlich durften wir uns mit der Erlaubnis eines Pastors in Breubach aufhalten, aber nur so lange, wie er brauchte, um mich in der Christenlehre konfirmieren zu lassen.